Kundgabe 3353. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1944. Werben für das Reich Gottes. Werbet ununterbrochen für mein Reich und lasset euch nicht abschrecken durch Widerspruch oder Teilnahmslosigkeit. Die Menschheit ist in ihrem finsteren Geisteszustand nicht fähig, meine Gabe zu erkennen und in ihr den, der zu ihnen spricht. Zudem wird sie ständig beeinflusst von einer Kraft, die sie von mir entfernen will. Und ihre Seelen sind schwach und geben sich ihrem Einfluss hin. Und folglich weisen sie zurück, was ihnen von mir geboten wird, durch euch. Doch euer Wille soll nicht erlahmen, eure Geduld immer wieder hervortreten und eure Liebe dieser Seelen sich erbarmen. Ihr sollt ihnen helfen in ihrer geistigen Not und mich und mein Wort ihnen immer wieder nahe bringen. Denn es wird ihnen ein Strohhalm sein, an den sie sich klammern werden in der großen Not, die noch bevorsteht. Und je nach ihrer Willigkeit werden sie daran ihren Halt finden. Was ihr aussät, kann Wurzeln schlagen und doch noch wachsen und Frucht tragen, so dass Erdreich gut bearbeitet wird zuvor. Und deshalb brauche ich euch als meine Arbeiter auf Erden, denn ihr sollt euch das Bearbeiten des Ackers angelegen sein lassen. Ihr sollt keine Gelegenheit ungenutzt lassen, wo ihr wirken könnt. Ihr sollt die geistige Not in Betracht ziehen und den Einfluss von Seiten des Gegners als Erklärung gelten lassen, dass die Menschen immer wieder Widerstand leisten. Doch eure Liebe und Geduld soll nicht dadurch sich verringern. Es sind alles meine Geschöpfe, die ich liebe, und sie irren in der Finsternis. Sie können sich von selbst nicht frei machen, weil ihr Wille noch von meinem Gegner beherrscht wird und weil sie selbst zu schwach sind, sich von ihm frei zu machen. Ihre Seelen sind in großer Not und ihr Verstand fasset dies nicht. Und ihr sollt ihnen helfen, dass sie einen lichtvolleren Weg beschreiten und darum unaufhörlich werben für mein Reich. Ihr sollt ihnen meine Liebe verkünden und meine ständige Sorge um ihr geistiges Wohl ihnen vorstellen. Und ihr sollt ihnen die Liebe predigen, die sie mir nahe bringt, auf dass sie auch meine Kraft empfangen können, die Kraft, sich von dem Feind ihrer Seelen zu lösen. So wie ihr sie zum Liebeswirken anregen könnt, ist eure Arbeit nicht erfolglos und ein ständiger Fortschritt zu erhoffen. Und so sie auch anfangs alle Einwände dagegen setzen, es wird doch im Herzen ein Samenkorn zurückbleiben, das in kommender Zeit aufgehen und sich ausbreiten wird. Und daran sollt ihr immer denken, wenn ihr auf Widerstand stoßet und die Arbeit für mein Reich euch ergebnislos erscheint. Ich stehe euch mit meiner Kraft ständig zur Seite und ich selbst führe euch denen zu, die eure Hilfe benötigen, die eingeführt werden sollen in mein Reich und die meine Liebe ständig umgibt, auf dass sie zurückfinden zu mir, auf dass sie mich erkennen und mich anrufen in ihrer Not. Und so wie ihr es ihnen glaubhaft machen könnt, dass ihr Bittruf zu mir nicht unerhört verhallt, seid ihr emsig tätig für mein Reich. Denn dieser Glaube kann sie endgültig zu mir zurückführen in Stunden größter Not. Und dann kann ich selbst wirken und mich ihnen zu erkennen geben und habe sie gewonnen für ewig. Denn meine Liebe höret nimmer auf und diese Liebe sucht eine jede Seele zu gewinnen für mein Reich. Amen.